Surat al-Shu'ara, Sura Nummer 26, die Dichter, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Ta, Sin, Mim, das sind die Zeichen des deutlichen Buches. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram dafür, dass sie nicht gläubig sind. Wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, so dass sich ihre Nacken dauernd davor unterwerfen würden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt zu ihnen vom Alabama, ohne dass sie sich davon abwenden. Sie haben sie ja für Lüge erklärt, so werden zu ihnen die Nachrichten kommen von dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Haben sie nicht auf der Erde gesehen, wie viele edle Arten wir auf ihr haben wachsen lassen? Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Als dein Herr Musa zurief: Begib dich zum ungerechten Volk, vom Volk Firauns, ob sie nicht gottesfürchtig sein wollen. Er sagte: Mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Auch ist meine Brust beklommen und meine Zunge ist nicht gelöst. Darum entsende auch Harun. Und sie haben gegen mich eine Sünde geltend zu machen. So fürchte ich, dass sie mich töten. Er sagte: Keineswegs. So geht denn beide hin mit unseren Zeichen. Wir sind mit euch und hören zu. Begebt euch zu Pharaon und sagt: Wir sind der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen. Er, Pharaon, sagte: Haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen? Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren. Er sagte: Ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Irregehenden gehörte, und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Doch dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast? Pharaon sagte: Was ist denn der Herr der Weltenbewohner? Er, Musa, sagte: Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Er, Pharaon, sagte zu denjenigen in seiner Umgebung: Hört ihr nicht zu? Er, Musa, sagte: Er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Er, Pharaon, sagte: Euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Er, Musa, sagte: Er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. Er, Pharaon, sagte: Wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Er, Musa, sagte: Etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe? Er, Pharaon, sagte: Dann bringe es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Da warf er seinen Stock hin, und sogleich war eine deutliche Schlange, und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Er, Pharaon, sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung: Dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer, der euch mit seiner Zauberei aus eurem Land vertreiben will. Was befehlt ihr nun? Sie sagten: Stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte Boten, die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines wohlbekannten Tages versammelt. Und es wurde zu den Menschen gesagt: Werdet auch ihr euch nun wohl versammeln. Vielleicht werden wir den Zauberern folgen, wenn sie es sind, die siegen. Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharaon: Wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Er sagte: Ja, und ihr werdet dann also fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Musa sagte zu ihnen: Werft hin, was ihr zu werfen habt. Da warfen sie ihre Stricke und Stöcke hin und sagten: Bei der Macht Pharaons, wir werden ganz gewiss Sieger sein. So warf Musa seinen Stock hin, und da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten: Wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Musa und Harun. Er, Pharaon, sagte: Glaubt ihr ihm, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. Ihr werdet es wahrlich erfahren, ganz gewiss werde ich eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch allesamt ganz gewiss kreuzigen lassen. Sie sagten: Kein Schaden, wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Wir erhoffen ja, dass unser Herr uns unsere Verfehlungen vergebe dafür, dass wir die ersten der Gläubigen sind.